بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Brüder. Ich begrüße euch herzlich in unserer Akida-Reihe. Wir haben letztes Mal angefangen mit Nawaqid al-Islam von Sheikh al-Islam. Wir haben die ersten drei Themen besprochen, die ersten drei Sachen. Der Sheikh erwähnt hier 10 Sachen und wir haben gesagt, es gibt mehr als 10. Er hat jetzt die 10 meisten erwähnt gehabt und ich wiederhole kurz die ersten drei. Das erste ist natürlich Schirk, was wir hatten schon erwähnt. Als erstes Schirk, der dich aus der Religion rausschmeißt. Das zweite haben wir gesagt, wer zwischen Allah und seinem Diener einen Vermittler macht, beziehungsweise einen Vermittler nimmt. Und als drittes haben wir gesagt, wer die Ungläubigen, wer die Götzendiener, die eindeutig Götzendiener sind, nicht als Götzendiener bezeichnet, als Kuffar bezeichnet, ja, das schmeiße ich auch aus der Religion raus. Wir haben gesagt, bezüglich Punkt 3 gibt es zwei wichtige Punkte anzumerken. Und zwar, einmal sind es die Götzendiener, wie die Christen, die Juden, die Atheisten, so, die eindeutig Kuffar sind für uns, zu denen wir sagen, du musst zu denen den Kuffar aussprechen. Und wir haben gesagt, es gibt die zweite Sache, was sehr viel Fitna in unserer Zeit ist, und das ist, wenn du ein Muslim zu einem anderen Muslim Kuffar macht. Wir haben gesagt, das dürfen wir nicht, das machen wir nicht. Dieses Urteil machen wir nicht, das machen die Gelehrten. Ja, wir gehen jetzt nicht in Detail, was haben wir letztes Mal besprochen, alles, aber das haben wir erwähnt, inshallah. Heute machen wir weiter mit dem vierten Punkt. Und wie immer, ich lese erst auf Arabisch, inshallah, und dann übersetze ich das auf Deutsch. Der Sheikh sagt, Arabi, man i'taqada anna ghayra hadji nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadji. Er sagt, wer glaubt, dass die Führung, dass eine andere Führung als die vom Propheten sallallahu alayhi wa sallam besser ist, ja, أو أن حكم غيره أحسن من حكمه oder sein Urteil, ein Urteil von jemand anders besser ist als das Urteil vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, كالذين يفضلون حكم التواغيت على حكمه, sagt er, ist wie diejenigen, die das Urteil der Tawagit, und wir werden schon einen extra Ders machen für Tawagut, was es genau bedeutet, bevorzugt als das Urteil vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, fahu kafir, der ist dann kafir. Also Führung bedeutet Führung und Urteil. Das heißt, wenn jemand glaubt, dass die Führung, dass das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, womit er gekommen ist, womit er und was er uns gebracht hat, womit er geurteilt hat, wenn jemand denkt, dass irgendetwas besser ist als das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, oder etwas gleich gut ist, ja, oder etwas gleich gut ist, der hat den Islam verlassen. Ja, das natürlich mit Wissen. Wenn er die Sache mit Wissen macht, er sagt, das Urteil, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gibt ein Urteil über eine Angelegenheit. Und dann sagt er, nein, das Urteil von Hans oder Dieter ist besser als das vom Prophet, ja, der hat Religion verlassen. Der ist aus der Religion draußen. Ja, und das zweite ist, die zweite, eine Stufe drunter ist, er weiß, dass das Gesetz Allahs oder das Gesetz vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder das Urteil von ihm besser ist, das Urteil von Allah oder das Urteil vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist besser, seine Führung ist besser. Aber er macht aus Unwissenheit Sachen, die dem nicht entsprechen. Oder aus Schwäche, aus Bedrohung oder aus irgendetwas anderes, so schmeißt es ihn nicht aus der Religion raus, aber es ist eine große Sünde. Wie wenn jemand nicht fastet, ja, oder nicht betet oder keine Zakat zahlt. Ja. Bei Gebet gibt es natürlich Meinungsverschiedenheiten, aber bleiben wir bei Fasten und bei Zakat und bei diesen Sachen. Wer diese Sachen nicht gibt, absichtlich, ja, oder er sagt, ich gebe das nicht absichtlich, sondern er sagt, ich gebe das nicht aus Schwäche, ich gebe das nicht, weil ich bedroht werde, ich gebe aus diesen Gründen. Für den ist eine größere Sünde. Aber wenn jemand sagt, es gibt kein Fasten, ja, es gibt kein Zakat, es gibt kein Gebet, der ist mit Ijma ist der Kafir. Und genauso ist es hier. Ja, diese Abstufung. Wenn jemand sagt, absichtlich, wissentlich, ja, dass die Führung von jemand anders oder das Urteil von jemand anders besser ist als vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder gleich gut ist, ja, der hat die Religion verlassen. Weil es gibt nichts Besseres als die Führung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt nichts, was gleichwertig ist als die Führung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wie gesagt, wenn er sagt, es ist besser, aber ich kann nicht aus dem und dem Grund. Dann guckt man auf diese Sache. Was ist der Grund? Warum macht er das? Warum tut er das? Warum sagt er das? Ja, und es wird erstmal als große Sünde gewertet. Das ist ungefähr dasselbe, wie wenn jemand mit etwas anderem urteilt, als das, was Allah herabgesandt hat. Das hatten wir vorher auch erwähnt. Das ist ungefähr dasselbe. Geht in dieselbe Richtung. Ja, wenn jemand mit etwas anderem urteilt als das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, sei es in der politischen Ebene oder in der sozialen Ebene, bei sich zu Hause, bei der Gemeinschaft, ja, wenn er sagt, dass das Urteil von Allah gleich gut ist wie ein anderes Urteil, wenn eine Führung gleich ist wie die von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ein Gesetz gleich ist wie das von Allah, dann ist er Kafir. Ja? Wenn das absichtlich, wissen nicht, wie die Leute heute sagen, dass Demokratie gleich ist, die sagen sogar besser, dann hat er Religion verlassen. Eine Frage. Fragen danach, inshallah, Bruder. Das wollte ich fragen, darf man fragen? Inshallah, ja, nach dem Unterricht, inshallah. Schreib dir auf. Ich darf nichts schreiben. Inshallah. Merkt ihr, inshallah. Taib. Wir wollen ein paar Punkte machen, inshallah, damit wir lang. Taib. Fünftens, die fünfte Sache, die er anspricht, er sagt, من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. Er sagt fünftens, wer etwas hasst, womit der Prophet صلى الله عليه وسلم gekommen ist, auch wenn er danach handelt, hat er die Religion verlassen. Also der Prophet صلى الله عليه وسلم kommt zu dir und sagt zu dir, bete, faste, mach Zakat, ja, und diese Angelegenheiten. Und du hast es. Du hast das, was der Prophet an dir gebracht hat, aber du betest trotzdem. Ja, du bist raus aus der Sache. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und weil sie das hassen, was Allah herabsandte, wurden ihre Taten ungültig gemacht. Und die Gelehrten sagen, das ist in Surah Muhammad, Vers 9, die Gelehrten sagen, wurden ihre Taten ungültig gemacht, sie haben die Religion verlassen. Ja, ihre kompletten Taten wurden ungültig gemacht. Warum? Warum ist das so? Weil Ibadah kannst du auch mit deinem Herzen machen. Ja? Und diese Sache, dieser Hass kommt von deinem Herzen. Das heißt, du hast das, was Allah dir herabgesandt hat von einem Urteil, von einem Gesetz. Ja? Und, oder du hast das, weil dir der Prophet sallallahu alaihi wasallam das bringt. Das heißt, dein Iman ist nicht richtig. Weil ein Gläubiger, der hasst niemals das, was Allah bringt. Niemals das, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bringt. Sondern, vielleicht sagt er, ich kann das nicht tun, ich bin schwach, ich schaffe das nicht, ich habe Probleme. Er sucht eine Ausrede, aber er sagt nicht, dass es das nicht gibt, er sagt nicht, dass es das hasst. Ja? Aber wenn er das hasst, der Scheich sagt, wenn er das hasst, ob er danach handelt oder nicht, ja? Er hat die Religion verlassen. Und das ist wichtig. Wir haben gesagt, diese Angelegenheit von den Faktoren, die ich aus der Religion rausschmeißen, sind sehr wichtig. Die müssen wir lernen. Weil wir machen damit keinen Spaß. Wir müssen aufpassen, was wir sagen, was wir tun. Subhanallah. Das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Kommen wir weiter zu sechstens. Sechstens, as-sadis, man istahza'a bi shay'in min dinillahi au thawabihi أو إقابه كفر. Er sagt, wer sich über etwas lustig macht von der Religion Allahs, ja, sei es von Guten, von Schlechten, von der Bestrafung oder von der Belohnung, wer sich darüber lustig macht, der hat die Religion verlassen. Wo ist der Beweis? Er sagt, والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, macht ihr euch denn über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten lustig? Ihr braucht euch nicht entschuldigen. Ihr habt die Religion verlassen, nachdem ihr Gläubige wart. Subhanallah. Und das ist sehr, sehr wichtig, meine lieben Brüder. Sich lustig machen über die Religion. Dieser Vers, Dieser Vers kam herab, als sich einige Heuchler über die Sahaba lustig machten. Die sagten, ich habe noch nie Gefährten gesehen wie diese, die sich so den Bauch vollschlagen wie diese und die so viel lügen wie diese und die so viel Angst haben vor dem Kampf wie diese. Die haben das als Spaß gesagt, ja. Direkt kam ein Vers von Allah subhanahu wa ta'ala und einer von ihnen ist aufgestanden und hat gesagt, was ihr gesagt habt, das werde ich dem Gesandten Allah sagen. Das ist kein Spaß, was ihr macht. Die ist direkt gegangen, hat gesagt, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Allah hat schon einen Vers für sie gebracht. Und die sind dann gekommen und gesagt, ja Rasulullah, wir haben nur Spaß gemacht, wir haben nur ein bisschen so gealbert und so, wir haben ein bisschen Jokes gemacht. Allah, der Gesandte Allah hat nichts gesagt. Er hat nur das wiederholt die ganze Zeit. Macht ihr euch denn über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten lustig? Entschuldigt euch nicht. Ihr braucht euch nicht entschuldigen. Ihr habt den Islam verlassen. Ihr habt Kufr gemacht, nachdem ihr Gläubige wart. Sie waren Gläubige. Sie haben geglaubt. Sie haben verlassen. Warum? Ein bisschen Spaß. Und das ist ganz wichtig, meine lieben Brüder. Viele, die diese Sache nicht ernst nehmen, die machen sich lustig. Ich sage euch eine Sache, was ich sehr oft höre. Zum Beispiel, die Neuen, die rechtgeleitet sind, die fangen an, die lernen das Gebet und die lernen das und dann halten sie ihre Hände oben. Und dann gibt es aber natürlich diese Meinung, dass man Hände auch unter Bauchnabel halten kann. Also die Leute, die neu gekommen sind, die ihre Hände oben, die sagen, hey, guck mal, die halten unten ihre Hände, wie bei Fußball. Diese Sache ist vorsichtig. Muss man aufpassen. Ist kein Spaß. Das ist kein Spaß mit dieser Sache. Das ist Religion. Weil die Gelehrten haben gesagt, dass es diese Möglichkeit gibt, dass du deine Hände unten halten kannst. Und es gibt Brüder, habe ich gehört, die machen sich lustig darüber. Dann guck mal, die stehen wie bei Fußball und die halten ihre... Subhanallah. Das ist eine Religion, damit spielen nicht. Die Gelehrten haben da Wissenschaften gemacht. Und die machen sich witzig. Muss man aufpassen, dass man nicht aus der Religion rausfliegt. Oder man sagt, guck mal, sein Bart, wie lang der ist und so. Warum macht er dieser Bart? Wenn er diese Sache absichtlich macht, nachdem er sagt, hey, Vorsicht. Und der Bart ist Pflicht. Diese Sache ist Pflicht. Und er macht die Sache absichtlich. Macht sich lustig über dich und deine Religion. Muss aufpassen. Man muss aufpassen. Selbst die kleinsten Nebensächlichkeiten, wo man denkt, das ist nicht so viel. Nein, mit Religion machst du keinen Spaß. Mach Spaß mit deinem Freund, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, mit deiner Mutter. Mach mit allen Spaß. Aber mit der Religion, du machst keinen Spaß. Mit Kopftuch machst du keinen Spaß. Heutzutage, unsere Schwester wird ausgelacht. Warum trägt sie Kopftuch? Guck mal, wie der aussieht. Jetzt sind wir zurückgeblieben, Hinterwäldler. Muslime sagen das zu anderen Muslimen. لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم entschuldigt euch nicht. Ihr braucht euch nicht entschuldigen. Und das wird zu ihnen gesagt werden, auch am jüngsten Tag. Ihr braucht euch nicht entschuldigen. Das ist Surah Tauba, Vers 66, 67. Ja. Tauba ist 9. Also das ist kein Spaß. Also du, Subhanallah, diese Angelegenheit ist gewaltig mit diesem Spaß. Viele Leute machen diesen Spaß. Die sagen, ich habe nur Spaß gemacht, ich habe nur das gemacht. Allah sagt, dass sie die Religion verlassen haben, nachdem sie gläubig waren. Und das ist das, was die Gelehrten sagen. Sie sagen, nachdem ihr gläubig wart, die Gelehrten sagen, das ist der Beweis, dass sie von der Religion abgefallen sind. Sie waren gläubig und sie haben die Religion verlassen. Ba'da imanikum. Sie waren Gläubige, das heißt, sie sind es jetzt nicht mehr. Sie haben ihren Iman, wurde ihnen entzogen. Wegen dieser Lustigmacherei, subhanallah. Wegen dieser Lustigmacherei, subhanallah. Das ist eine gewaltige Angelegenheit. Und da gibt es noch eine andere Sache. Wir haben mit den Leuten, die Muslime, die machen sich Spaß über die Sache. Was ist mit denen, die Allah und seinen Gesandten und die Muslime beleidigen, subhanallah? Die beleidigen die Muslime. Die sind selber Muslime. Wir reden über Muslime, nicht über Nicht-Muslime. Die sind sowieso verloren. Das ist eine andere Sache. Wir reden über Muslime, die Muslime beleidigen. Wegen ihrer Religion. Die sagen, du bist extrem geworden. Guck mal, wie du aussiehst. Wie kannst du jetzt so viel beten? Früher, als du Alkohol getrunken hast, hat mir besser gefallen. Die machen das nicht aus Spaß. Wir lachen jetzt darüber. Aber die machen das nicht aus Spaß. Die meinen das ernst. Wie kannst du jetzt so extrem werden? Und fangen an zu beleidigen. Was ist mit denen? Allah sagt über diejenigen, die sich lustig machen. Was ist mit denen, die absichtlich beleidigen Allah und seinen Gesandten und seine Religion? Muss man aufpassen mit diesen Angelegenheiten, subhanallah. Damit gibt es keine Spielereien. Diese Angelegenheiten sind sehr, sehr wichtig, meine lieben Brüder. Allah musta'an. Der nächste Punkt, gehen wir weiter. Danach könnt ihr inshallah eure Fragen stellen und auch die Geschwister im Internet, ihr könnt eure Fragen inshallah jetzt schon aufschreiben. Der nächste Punkt, As-Sabi', As-Sihr, Zauberei. وَمِنْهُ أَسَّرْفُ وَالْعَدْفُ. Und von ihm, also von der Sihr, ist das Ablenken und das Mitfühlen, kann man, oder Abschweifen. Ich erkläre das gleich. فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرْ. Wer das macht oder damit zufrieden ist, ja, der hat die Religion verlassen. Wer das macht und damit zufrieden ist, hat die Religion verlassen. Und von Zauberei, meine lieben Brüder, gibt es zwei Arten. Es gibt echte Zauberei. Und darüber kann man extra Dars machen. Echte Zauberei. Und es gibt täuschende Zauberei, sagen wir, oder eingebildete Zauberei. Was damit gemeint? Damit sind diese Leute gemeint, die so tricksen, die man im Fernsehen sieht, die laufen über Wasser angeblich, die tun so Münzen schlucken, die tun Glas essen, die machen so Seil durch ihr Hals, die tricksen. Die spielen mit den Augen der Menschen, wie zur Zeit von Musa a.s. Als die ganzen Leute Sahara gebracht wurden. Und was haben die gemacht? Allah sagt im Koran, sie haben den Leuten so mit ihren Augen gespielt. Ja, so sinngemäß heißt es im Koran. Sie haben mit den Augen der Menschen gespielt. Sie haben getrickst. Das ist auch eine Art von Zauberei. Ja, dieses Tricksen. Das war keine echte Zauberei. Sie haben nur so getan, ein bisschen so, die Leute abgelenkt mit ihren Worten, mit das, was sie, von dem, was sie mit ihren Händen machen. Und das, was wir in den Fernsehen sehen, diese ganzen Leute mit Feuer, über Feuer laufen und so, alles Zauberei. Selbst das, was wir bei den Sufis sehen, dass sie so Faxen machen, ne? Alles diese täuschende Zauberei. Ja. Diese und dann die echte Zauberei, die Knotenbinder, die mit den Shayatin zusammenarbeiten. Das ist eine heftige Angelegenheit. Die Djinn holen, die Zauber machen, die lesen und die machen, die diese ganze Zauberei machen, die mit Satanen machen und die bei Satanen Zuflucht suchen, die richtig verzaubern, dadurch kann ein Mensch krank werden, wie der Prophet dann getroffen wurde auch. Kann man krank werden. Beide Arten sind nicht erlaubt im Islam. Aber viele fragen immer, ja, was ist, wenn ich da zugucke? Da hast du deine Antwort. Wenn du das machst oder damit zufrieden. Aber wenn du da zuguckst, du bist damit zufrieden. Das muss man aufpassen. Das sind zwar schöne Tricks, ja, man sagt, wow, hat er schön gemacht. Aber der hat die Realität verändert, subhanallah. Und das ist eine Angelegenheit, wir müssen aufpassen. Ja. Wer diese Sache macht oder wer damit zufrieden ist, Und auch unter diese Kategorie gehören die Wahrsager. Und wir kennen den Hadith, wo der Prophet sagt, wer beabsichtigt, dahin zu gehen, oder wer dahin geht, ja, zu diesem Zauberer oder zu diesem Wahrsager, weil ein Wahrsager ist nichts anderes wie ein Zauberer, dem wird 40 Tage sein Gebet nicht angenommen. Das heißt nicht, dass du 40 Tage nicht betest. Du musst trotzdem beten, aber wird nicht angenommen. Und wer daran glaubt, der hat den Islam verlassen. Der hat das verleugnet, womit der Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Ja, und beides ist gefährlich. Und die echte Zauberei, wir kennen die Vers in Surat al-Baqarah, ist das, wo es heißt, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَا فَلَا تَكْفُرْ. Sagt, wir bringen, also es kamen zwei Engel in Babylon herunter. Das ist eine Versuchung von Allah. Allah prüft seine Diener, wie er möchte. Und die haben Zauberei gemacht. Und die haben auch gezeigt, wie das funktioniert. Echte Zauberei. Und die Shayatin haben von ihnen gelernt. Und Allah sagt, wir haben und sie bringen niemandem etwas bei, außer dass sie sagen, Achtung, wir sind eine Prüfung für euch, so werdet nicht ungläubig. Achtung, das, was wir machen, das, was wir zeigen, ist eine Prüfung. Lernt das nicht, macht das nicht, seid damit nicht zufrieden. Die sagen auch zu den Leuten. Wie wenn ich sage, Achtung, wenn du von diesem Wasser trinkst, du bist tot und du gehst hin, egal, ich trinke trotzdem. Genau dasselbe, 1:1. Ich sage zu euch, bitte, guck mal hier, dieses Wasser ist Gift, trink nicht. Du sagst, egal, ich trinke trotzdem. Die Engel haben gesagt, das, was wir machen, ist Kuffer. Das schmeißt euch aus der Religion raus. Und die Leute haben das trotzdem gemacht. Und die Shayatin haben das gelernt. Und die Leute haben das von denen gelernt. Und diese Sache schmeißt einen raus aus der Religion. Und subhanallah, diese Angelegenheit mit Zauberei. Meine lieben Brüder, ein Sahir, es gibt wirklich sehr viel darüber zu sagen, aber ein Sahir, der muss Kufr machen zu Allah. Ja, er muss Schirk machen, der muss die ekligsten Sachen, der muss auf den Koran treten, der muss mit dem Koran in die Toilette gehen und der muss Sachen machen. Ich kann darüber sehr viel erzählen, subhanallah. Ja, und in Marokko, Allah muss viel Maghrib, As-Sahara, Allahu musta'an. Ja, gibt viel, kann man viel erzählen. Gibt viel, viele Sachen. Und man kann, findet auch in YouTube viele Videos. Ja, und die erzählen, die nehmen so Schweinshaxel, die nehmen so Fledermäuse. Das, was man aus dem Fernsehen kennt und sagt, das nicht wahr, die machen das wahr. Die sagen dir ganz genau, die machen so, sagt, dann verzaubern wir das, dass der Junge das Mädchen liebt, das Mädchen den Jungen liebt. Ja, oder die verbannen einen Djinn dahin und die machen Katastrophe. Der Sahir, ja, der Sahir, der Zauberer, der muss all diesen Kufr machen, bis zu ihm ein so Djinn erscheint. Und er sagt, was willst du? Er sagt, ich will das und das. Dann sagt der Djinn zu ihm, okay, geh und mach das und das. Ja? Geh, mach, schlachte für mich, bring den um, mach diese Sachen. Richtig schlimme Sachen, er muss richtig übertreiben. Und subhanallah, es gab vor ein paar Jahren, in Jemen war ein Zauberer, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn recht geleitet und er ist zur Religion zurückgekommen. Und er erzählt, der hat Interviews gegeben. Ja, der erzählt so von diesen Sachen, was er alles machen musste, wie die mit ihm umgegangen sind. Ja, die Djinn, die Shayatin, was sie alles gemacht haben, was sie alles erzählt haben. Und nachdem er zurückgekehrt ist zum Islam, die haben gesagt, wenn du in Islam bleibst, wenn du nicht zurückkommst und Kufr machst, wir werden deine Familie töten. Und er war standhaft. Und natürlich ist das eine Prüfung. Weil Allah sagt im selben Vers, er sagt, sie können euch nichts tun, außer mit Allahs Erlaubnis. Und von diesem Zauberer, seine beiden Söhne und seine Frau wurden getötet. Von diesen Shayatin wurden sie getötet. Und das war natürlich eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala, ob er jetzt wirklich standhaft ist in seiner Religion. Weil er war ein Sahir. Ist nicht ein, also ein Sahir hat eine ganz andere Prüfung als jemand anders. Aber das, dass ihr das mal versteht, dass ihr diese Verdeutlichung mal erkennt, subhanallah, wie gewaltig das ist, ein Zauberer. Und wie kannst du als Muslim damit zufrieden sein? Mit dieser Zauberei, dass auf den Koran gespuckt wird, dass auf den Koran uriniert wird oder schlimmere Sachen damit gemacht werden, dass Kufr hoch 100 gemacht werden, subhanallah. Da wird Schirk neu erfunden, sozusagen, subhanallah. Das ist gewaltig, diese Angelegenheit. Und wie kannst du sagen, oh, schön, wie der zaubert, mashallah, wie der hin und her geht? Und diese Sachen sind gewaltig. Deswegen, wir machen damit keinen Spaß, das ist Religion. Und Allah sagt, Allah und sein Gesandter haben die Sachen uns verboten. Und wie gesagt, beide Arten sind nicht erlaubt in der Religion, sei es echte Zauberei oder täuschende Zauberei, beides ist nicht erlaubt und möge Allah uns bewahren dafür. طيب, machen wir weiter mit achtens. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. موالاة الكفار, die Unterstützung der Götzendiener und das Helfen von ihnen gegen die Muslime. Also du als Muslim, wenn du die Ungläubigen, die Götzendiener, die Atheisten, egal wen, unterstützt, ihnen hältst gegen die Muslime, dann hast du die Religion verlassen. Wo ist Beweis? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Wer ihnen hilft, wer von euch Gläubigen, Muslimen, ihnen hilft, der ist von ihnen. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Und Allah liebt nicht das ungerechte Volk. Und die Gelehrten sagen hier, der Beweis, dass er ungläubig geworden ist, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Weil er, also wenn er ihnen hilft, dann ist er von ihnen. Von wem? Den Ungläubigen. Den Mushrikin, den Götzendienern, den Kuffar. Wenn du ihnen hilfst, absichtlich, wissentlich, ja, das ist immer ganz wichtig, da gibt es immer diese Unterschiede, ja, absichtlich, wissentlich, gegen die Muslime, und sagst, die Muslime übertreiben, ich mache gegen die, ich unterstütze die anderen Nationen, gegen die muslimischen Nationen, du hast ein Problem. Wenn du es absichtlich machst, du hast die Religion verlassen, subhanallah. Und das ist eine Angelegenheit, das sehen wir heute, subhanallah. Ja, das Unterstützen der Götzendiener gegen die Muslime ist eine gewaltige Sache. Sei es im Kampf, sei es im Spott oder in Folter oder in irgendwelchen Kleinigkeiten. Wenn du einem Kafir hilfst gegen einen Muslim, wir machen mal ein Szenario, das realistisch ist. Wir sind in der Stadt und dann ist ein Muslim, der läuft, vielleicht ist er ein bisschen praktiziert, hat so eine Attacke, ein bisschen Mutze, läuft durch die Stadt und dann kommen so 3-4 Leute, nicht Muslime, und die pöbeln den Muslim an. Und unter ihnen, ist vielleicht ein Türke, ein Araber, ein Bosnier, ein Albaner. Der ist mit ihnen, das sind seine Kumpels, mit denen er rum. Und er ist Muslim. Und er erkennt Allah und seinen Gesandten und vielleicht sogar er betet. Wallahu a'lam. Und jetzt, die wollen ihn verprügeln. Die wollen ihn verprügeln. Und er macht mit. Vielleicht fängt er sogar an. Diese Sache, diese Kleinigkeit, wenn du das Wissen nicht machst, kann dich aus der Religion rausschmeißen. Und diese Sache schmeißt dich aus der Religion raus. Subhanallah. Ja, du hilfst den anderen gegenüber dem. Oder das Spotten. Du spottest mit den Muschrikin gegenüber den Muslimen. Subhanallah. Wie spottest du über sie? Subhanallah. Du spottest mit den Kuffar. Du lachst die Kuffar, die sagen, guck mal, die Muslime, ihr Bad und ihr Gebet und wie sie sich verhalten, wie sie sich anziehen. Und du sagst, ja, guck mal, du machst noch mit? Schmeiß sie aus der Religion raus. Das sind Angelegenheiten. Wir müssen die lernen, damit wir sie nicht machen. Wir lernen das nicht, damit wir sagen, du bist Käfer, du bist Käfer. Nein, nein. Wir lernen, damit wir nicht Käfer werden. Wir lernen das, damit uns Allah nicht aus der Religion rausschmeißt. Ja, das ist ganz wichtig. Und wir lernen das, damit wir zum Bruder denken, Achi, pass auf, wenn du das machst, du fliegst aus der Religion. Sag, wo ist Beweis? Sagst du hier. Allah sagt, wenn du einem Ungläubigen hilfst, ja, dann bist du von ihnen. Und Allah liebt nicht die Ungerechten. Er hat euch als Ungerechte bezeichnet. Und das ist ungerecht, was ihr tut, subhanallah. Das ist eine Sache, die müssen wir ernst nehmen, meine lieben Brüder. Und Allah subhanahu sagt im Koran, in Surah 5, Vers 51, O ihr Gläubigen, nehmt nicht die Juden und Christen als eure Helfer, als eure Freunde. Ja? Nehmt nicht die Juden und die Christen als eure Helfer oder als eure Freunde. Und es gibt viele Verse bezüglich dessen. Ja? Aber wie gesagt, die Gelehrten sagen, der Ungläube von einem Muslim, der diese Sache macht, ist in diesem Part enthalten und er ist von ihnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren für diese Angelegenheit. Amen. Machen wir weiter. Inshallah schaffen wir das heute. At-Tasi' At-Tasi' Man i'taqata anna ba'da an-nasi yasa'ahu al-khuruj an shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama wasi'a al-khidra al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salam fahuwa kafir. Und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, sehr interessante Angelegenheit. Er sagt, wer glaubt, dass es erlaubt ist, irgendeinem Menschen, dass er aus der Gesetzgebung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also mit der Religion, wo er gekommen ist, da heraustreten kann, so wie, ja, und ich füge jetzt angeblich dazu, so wie angeblich Khidr alaihi salam aus der Religion oder aus der Gesetzgebung von Musa als er herausgetreten ist, weil er ja jemanden getötet hat, weil er solche Sachen gemacht hat. Wer glaubt, er kann die Sache machen, das Gleiche, der ist Kafir. Warum? Warum ist das so? Die Gelehrten sagen, also ich erkläre mal kurz, also wenn jemand sagt, wie zum Beispiel die Sufis heute, die sagen, mein Sheikh, der hat direkt Connection zu Allah. Ja, der hat bestimmte Sachen, der muss nicht beten, der muss nicht fasten, der muss die Sachen nicht machen. Ja, oder der sagt, er darf extra Sachen machen. Der darf extra spezielle Sachen, er darf mit Frauen schlafen, mit denen er nicht verheiratet ist. Gib mir sowas, bei unter Sufis. Subhanallah. Solche Angelegenheiten, wo er aus der Religion Allahs, aus der Religion, also beziehungsweise aus der Scharia, aus der Gesetzgebung, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, heraustritt, er denkt, nicht nur er denkt, er glaubt daran, dass er das machen darf, der hat die Religion Allahs verlassen. Der ist kein Muslim mehr. Und wisst ihr warum? Der Unterschied zu Musa a.s. und Muhammad a.s. ist, dass Musa a.s. für die Juden geschickt wurde. Ja? Dass Musa a.s. wurde für die Juden geschickt, nicht für alle Menschen. Und manche Gelehrte sagen, dass Khidr war vielleicht ein Prophet, vielleicht ein rechtschaffener Mensch. Vielleicht, die sagen, vielleicht er war Prophet und hat ein anderes Volk, zu dem er geschickt wurde. Und als sie sich getroffen haben, hat Khidr al-Islam gesagt, er hat gesagt, zu dir ist Wissen gekommen, was ich nicht habe, und zu mir ist Wissen gekommen, was du nicht hast. Wir haben eine andere Offenbarung sozusagen bekommen. Ja, die Gelehrten sagen, deswegen ist vielleicht ein Grund, dass er auch Prophet war, weil nur Propheten eigentlich Offenbarung bekommen. Wallahu alam, ist eine Sache bei Gelehrten. Aber der wichtige Punkt ist, Musa a.s. wurde nur für die Juden entsandt. Deswegen war Khidr a.s. nicht in seiner Gesetzgebung. Er musste sich nicht daran halten, was Musa a.s. gesagt hat. Weil bei Musa a.s. war Töten auch nicht erlaubt. Ja? Weil wir kennen die Geschichte aus dem Koran, wo er sagt, hat getötet den Jungen. Ja? Subhanallah. Aber heute ist das nicht erlaubt. Warum? Weil Allah subhanahu sagt im Koran, wir haben dich für alle Menschen geschickt. Wen? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Offenbarung bekommen hat und verkündet hat, ist das aufgehoben. Keinem Menschen ist erlaubt, aus der Religion Allahs, aus dem Islam herauszutreten und sagen, ich darf was anderes machen, ja, so wie Khidr alaihi wasallam bei Musa gemacht hat. Ist nicht erlaubt. Warum? Der Grund ist, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam für alle Menschen gesandt wurde. Er wurde für alle Menschen gesandt. Er wurde für alle Menschen gesandt. Das heißt, für alle Menschen gilt diese Religion. Für alle Menschen gilt diese Gesetzgebung. Und wer sich nicht daran hält, der hat die Religion Allahs verlassen. Das ist in Surah Saba, Vers 28. Wir haben dich für alle Menschen als Botschafter und Warner entsandt. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, weil man führt damit nämlich die Leute in die Irre. Ja, man sagt, mein Sheikh hat spezielle Eigenschaften, komm bei ihm. Also wir treten dem Verein bei. Komm bei uns im Verein, ja, komm da, dann siehst du spezielle Sachen. Ja, oder die machen so komische Sachen, deren Gelehrten. Und da muss man gucken, ob die überhaupt mit Shayatin zusammenarbeiten oder nicht. Das ist eine gefährliche Angelegenheit. Und es ist eine wichtige Angelegenheit, dass wir das wissen. Und das ist auch eine Antwort gegenüber diesen Leuten. Diese Leute, die behaupten, dass sie die Religion Allahs verlassen können und tun und lassen können, was sie möchten. Ja, und das ist auch wichtig für jeden einzelnen Muslim. Ich habe jetzt diese Sufis genannt. Das ist aber wichtig für jeden einzelnen von uns. Ja, die coolen von uns, die sagen, ja, bete du, für mich gilt Gebet nicht. Musst du aufpassen, wie für dich gilt Gebet nicht? Ja, faste du, für mich ist Fasten nicht Pflicht. Ja, das ist gefährlich. Weil das ist schon absichtliches Verleugnen für das Fasten. Er sagt, ich bin Muslim, aber für mich gilt nicht, für dich gilt. Ja. Diese Wortlage kennen wir. Das hören wir oft. Ja. Besonders von den Älteren hören wir das. Ja, für mich gilt das für dich nicht. Für dich gilt das für mich nicht. Subhanallah, ist gefährlich. Ist gefährlich. Schmeiß dich aus der Religion raus, wenn du daran glaubst. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren von dieser Sache. Tayyib. Der letzte Punkt. Al-Ashir. Al-I'radu an dinillah. Das sich abwenden von der Religion Allahs. Ja? Das ist wichtig. Er sagt, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Er sagt, er lernt sie nicht, die Religion, und er handelt nicht danach. Das ist wichtig. Das ist wichtig, man muss unterscheiden. Also jeder, der lernt und der nicht handelt, ist das jetzt Kafir oder was? Wir haben jetzt, mashallah, viele Kuffar auf der Welt. Ja, ganz wenige, nein. Das ist ganz wichtig, diese Angelegenheit. Das ist ein kleiner Faden. Die Gelehrten sagen hier, die Religion juckt ihn gar nicht. Interessiert sich nicht. Ja, Al-I'rad bedeutet, er wendet sich total ab. Er will gar nichts damit zu tun haben. Aber er sagt, er ist Muslim. Er sagt, er ist Muslim, aber er will damit nichts zu tun haben. Er will nicht beten, fasten, er will nichts von der Religion, er will gar nichts. Ja, nur er ist Muslim, weil er ist Muslim geboren. Ja? Damit er sagen kann, ich bin Muslim oder so. Ja, vielleicht hat er sogar Namen Mohammed, Ahmed, Mustafa und so. Aber er hat sich total abgewandt. Er will damit nichts zu tun haben. Er will gar kein Muslim sein in Wirklichkeit sozusagen. Ja? Aber wenn du fragst, bist du Muslim? Ja, ich bin Muslim, ich bin Muslim. Betest du? Nein. Fastest du? Nein. Ne? Willst du nicht lernen? Ah, lass mich damit in Ruhe. Es gibt Brüder, die sagen, ja, ach, Gebet und so. Ich gebe mir Mühe. Das ist was anderes. Ja, da merkst du, da ist Iman, da ist etwas vorhanden, der kämpft mit sich und dem Shaitan. Aber jemand sagt, lass mich damit in Ruhe, ja, Jenseits und Meinseits und Tod und so, lass mich damit in Ruhe, ich will das alles nicht hören. Lass mich in Ruhe mit der Religion, ich höre genug, einmal im Jahr geht da vielleicht Eid, wenn überhaupt. Ja? Wenn überhaupt. Das ist mit sich abwenden gemeint. Der will damit gar nichts zu tun haben. Ja, der will einfach gar nichts davon hören. Diese Religion, Diese Person ist einer der schlimmen Personen. Weil er sagt, er ist Muslim. Ja? Und alle seine Taten würden auf ihn projiziert als Muslim. Und er schadet den Islam. Subhanallah. Und der Scheich sagt, ja, diese Person, der absichtlicht diese Mann, der will gar nichts wirklich damit zu tun haben. Der will es nicht lernen, der will nicht danach handeln, der will eigentlich gar kein Muslim. Der sagt, der ist gar kein Muslim. Sagt, diese Person ist gar kein Muslim. Ja, diese Person, der hat die Religion schon verlassen, bevor du mit ihm geredet hast. Der will nichts damit zu tun haben. Der will es nicht. Man sieht, dass, subhanallah, dass manche Leute, wenn du mit ihnen redest, die kriegen diesen Hass auf dich. Wenn du anfängst, mit ihnen Religion zu reden, die gucken dich so an und die sagen, lass mich damit in Ruhe. Die werden sogar sauer. Und vielleicht, die wollen dich schlagen. Ja, ich will davon nichts hören. Ich will mein Leben leben, wie ich will. Und wenn ich sterbe, dann gucke ich, was passiert. Ja. Oder vielleicht, er sagt sogar, es gibt nur dieses Leben. Es gibt gar nicht das Jenseits. Habe ich auch gehört. Schon gehört. Er sagt, ich bin Muslim, er sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslim und so. Er sagt, aber wir haben nur diese, ein anderes Leben gibt es nicht. Ich sage, ach, das kannst du nicht sagen. Kannst du nicht machen, was tust du da? Allah sagt es im Koran und so weiter. Er sagt, lass mich damit in Ruhe. Ist gefährlich. Gefährlich, diese Angelegenheit. Subhanallah. Wer sich von der Religion Allahs abwendet und sie nicht lernt und danach nicht handelt, also er will sie nicht haben, der ist wie jemand, der seine Religion vergessen und verloren hat. Allah subhanahu sagt in Surah Tauba ist das und ab Vers 124, er sagt, wer sich von meiner Ermahnung abwendet, hier abwendet, dasselbe Wort hat hier benutzt, der wird ein beengtes Leben führen, im Diesseits, ein beengtes Leben. Und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind machen, mit den anderen blind zusammen versammeln. Er konnte sehen, aber blind. Er wird dann sagen, mein Herr, warum hast du mich blind gemacht? Warum hast du mich blind mit denen versammelt, wo ich doch sehen konnte? Dann wird sie ihm geantwortet, so sind doch meine Zeichen zu dir gekommen und du hast dich von ihnen abgewendet. Du hast sie vergessen. Du hast dich von ihnen abgewendet. So wirst du heute vergessen. So werden wir uns von dir heute abwenden. So werden wir dich heute lassen. So wie du unsere Zeichen, unsere Religion dich davon abgewendet hast, davon nichts zu tun haben wolltest, so wollen wir heute nichts mit dir zu tun haben. Was bedeutet das? Das heißt, er kommt ins Feuer. Das heißt, seine Strafe ist das ewige Feuer, subhanallah. Diese Angelegenheit ist wichtig. Und die Gelehrten sagen, das ist der Beweis, dass er kein Muslim ist. Und der Scheich bringt hier einen anderen Beweis. Er sagt, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَدَ عَنْهُ Inna min al-mujrimina muntaqimun. Das ist gewaltig. Er sagt, wer ist denn schlimmer als jemand, der an die Zeichen Allahs erinnert wird? Ja? Ihr wird gezeigt, guck mal, das Islam. Man bringt in die Religion Allahs. Thumma a'rada. Und dann wendet er sich davon ab. Ja? Dieses a'rada, das beinhaltet so Hass und Abwendung, wenn du so machst. Ja? Weil dieses eine so, ja, ich möchte jetzt nicht davon hören, ist was anderes. Wie wenn du wirklich diese Abwendung, diese Abneigung in deinem Herzen auch hast. Ja? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wir werden uns von den Ungerechten oder von den Verbrechern rächen. Allah sagt, ihr tut euch abwenden, wir werden uns daran rächen. Wann? Am jüngsten Tag. Jetzt, ihr wendet euch heute ab, wir werden euch am jüngsten Tag von euch abwenden. Das ist gewaltig. Allah sagt zu dir, wir werden inna minal mujrimina muntaqimun. Wir werden es rächen. Wir werden es euch heimzahlen. Ihr wendet euch ab. Ja, ihr wollt damit nichts zu tun. Kein Problem. Wartet mal ab. Wartet mal ab, jüngsten Tag. Wir werden das euch heimzahlen. Subhanallah. Und es gibt noch zwei Sachen bezüglich das zu sagen. Die Gelehrten sagen, wer Wissen hat, du weißt über deine Religion Bescheid, was du alles machen musst, was du tun musst. Aber du handelst nicht. Du handelst nicht danach. Dann bist du von denen, was in Surat al-Fatiha erwähnt wird, al-Maghdubi alayhim. Wie die Juden. Dann bist du wie die Juden. Du bist von denen Allah ist zornig auf dich geworden. Wir sagen, ghayril maghdubi alayhim. Diese Leute. Du bist von den Leuten geworden, wie von den Juden. Du weißt Bescheid über die Religion, du weißt, was du tun musst, du weißt, was du machen musst, aber du machst nicht. Aus Trotz. Du willst nicht handeln. Ja? Aus diesem sich abwenden, aus diesem I'rad. Du willst das nicht machen. Ja, wie die Juden. Ja, als der Prophet von den Arabern kam, nein. Die wussten, dass er kam, die wussten, dass es ist. Nein, wollen wir nicht. Wenn du Wissen hast und nicht danach, ist sogar schlimmer. Sogar schlimmer, muss man aufpassen. Und nicht, dass jemand sagt, dann lerne ich lieber nicht. Nein, geht nicht. Du musst lernen. Und was sollst du lernen? Muss jetzt jeder Muslim, ein Gelehrter werden? Nein. Die Grundlagen, die Sachen. Du musst Interesse an deiner Religion zeigen. Du musst zeigen, dass du irgendwas willst. Du musst zeigen, dass du ins Paradies willst. Du musst Allah zeigen, ja Allah, ich will ins Paradies, ich will dahin. Nicht einfach, ja, ich werde schon irgendwie hinkommen. Nein. Subhanallah, wenn du 1 Million Euro willst, ja, und dir werden 10 Wege gezeigt, du wirst alle 10 Wege ausprobieren. Ja. Allah subhanallah sagt dir mehr als das, dass milliardenfache mehr als das, ja, Häuser aus Gold und Silber und Juwelen, ja, diese Juwelen liegen auf dem Boden. Heute streiten wir uns um diese Juwelen. Die liegen auf dem Boden. Du trittst mit deinen Füßen drauf, subhanallah. Ja, im Paradies. Das, der niedrigste, 1000 Jahre reist er und der ist noch nicht fertig mit seinem Paradies. Subhanallah. 1000 Jahre, der reist, der ist noch nicht fertig mit seinem Paradies. Und du sagst, ah, ich will das nicht. Ich will nicht dahin gehen. Ich will lieber Schmerzen haben, Probleme haben, ich will kämpfen für mein Geld. Aber Allah sagt hier 5-mal Gebet und hast Vertrag mit ihm, kommst du ins Paradies. Subhanallah. Und die zweite Sache ist, jemand, der ohne Wissen handelt, der hat kein Wissen, aber der handelt, er macht, wie er will. Und das ist diese Kategorie. Er macht, wie er will, er denkt, wie er will. Und Allah sagt, und das ist dann von den Dalin, von den Irregehenden. Ja, wie die Christen. Die Gelehrten sagen das. Al-Maghdubi alayhim sind die Juden. Al-Dalin sind die Christen. Und du hast die Wahl. Willst du wie die Juden werden, wie die Christen werden, oder doch lieber Muslim bleiben? Das ist deine Entscheidung. Ja, wenn du ohne Wissen handelst, deswegen ist es wichtig, sich Wissen anzueignen. Zu wissen, was du tust, was du sagst. Ja, zu wissen, wie du betest, wie du fastest. Diese Grundlagen. Das, was macht dich zum Islam? Nicht nur die Shahada. Was macht dich zum Muslim? Das Gebet, Fasten, Zakah und Al-Hajj, dass du das lernst, was das ist. Ja, dass du auch lernst, was schmeißt dich aus der Religion raus, was wir gerade lernen. Das ist wichtig, weil nachher du sagst, okay, ich bin jetzt Muslim, ich kann die Sachen. Und du machst die ganze Zeit eigentlich Kuffer und du weißt gar nicht. Musst du lernen. Ein Muslim hat bestimmte Sachen zu lernen, wo er keine Ausrede hat. Ja, da musst du diese Sachen lernen, dass du vor Allah subhanahu sagen kannst, ich habe mir Mühe gegeben, ja Allah. Ja, ich habe mich bemüht. Du musst nicht super Muslim sein. Du musst nicht der Gelehrte des Jahrhunderts sein. Nein. Nicht jeder wird Gelehrter. Nicht jeder wird Alim. Nicht jeder wird, das sind wenige. Das sind eine Handvoll. Die werden immer weniger. Ja, wie der Prophet das gesagt hat. Ja, dass Allah subhanahu wird uns das Wissen nehmen durch den Tod der Gelehrten. Wird immer weniger, subhanallah. Deswegen ist es umso mehr Pflicht für uns, dass jeder einzelne von uns diese Sachen lernt und verinnerlicht. Dass er diese Sachen wirklich, diese Grundlagen, dass nicht jemand kommt zu ihm und sagt ihm eine was, er gibt ihm eine diese Angelegenheit und er zweifelt schon an seiner Religion. Subhanallah, warum zweifelst du? Dass wenigstens dieser Glaube in dein Herz kommt, diese Gewissheit in dein Herz kommt. Dass du sagst, ich weiß, Islam ist der richtige Weg. Ja? Und ich bemühe mich so gut ich kann. Weil Allah sagt, fattakullaha mastata'atum. Fürchtet Allah so gut ihr könnt. Aber fürchtet ihn. Ja? Macht etwas. Allah hat kein Problem damit, wenn du dir Mühe gibst und du schaffst nicht so viel, wie du eigentlich möchtest. Weil Allah beurteilt dich nach deinen Taten, nach deinen Absichten. Innama al-a'malu binniyat. Deine Taten sind nach deinen Absichten. Ja? Wenn du eine Sache beabsichtigst, ja, inshallah gibt es eine gute Sache. Aber gleichzeitig musst du wissen, dass diese Sache, gibt es überhaupt im Islam? Ja, nicht, dass du irgendwas machst, sagst du, ich nehme das, schmeiß gegen den Fenster, ich habe gute Absicht gehabt, wollte Belohnung. Ja, wo ist der Beweis dazu? Lern das. Ja, lern diese Sachen. Das ist wichtig, subhanallah, dass wir fest werden, dass, besonders die Jugendlichen, meine lieben Brüder. Wir müssen diese Sachen wissen. Wir müssen Aqida lernen. Vor Gebet. Wir müssen Aqida lernen, wir müssen Schirk lernen, wir müssen diese Sachen lernen, damit uns festigen. Danach müssen wir das Gebet lernen und Fasten lernen, weil diese Sachen sind wichtig für uns. Und wir müssen vorankommen. Auch wenn du sagst, okay, ich kann beten, ich kann meine Religion ein bisschen. Du sagst, ich lese täglich eine halbe Seite Koran. Egal, du machst was. Ja, das ist gut. Ja, du sagst, ich höre täglich Koran. Ich höre täglich einen. Du musst auch nicht täglich, einmal die Woche. Ich gehe zum Dress, alle 2 Wochen kommst du her, ja, lernst etwas, hörst etwas. Aber du entwickelst dich, du zeigst Allah, dass du das Paradies willst. Und nicht einfach, du wartest auf Paradies. Subhanallah. Du gibst dir Mühe in dieser Angelegenheit. Deswegen müssen wir uns bemühen, meine lieben Brüder. Subhanallah. Das waren die zehn Sachen, die der Sheikh erwähnt hat. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Sachen. Aber das sind so die 10 Hauptpunkte, die man überall findet. Und er hat hier so einen Abschlusssatz, und das ist ganz wichtig. Er sagt, وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِدِ. Er sagt, es gibt keinen Unterschied von all diesen Sachen, die den Islam ungültig machen. Also es gibt keinen Unterschied, ja, das ist weniger schlimm oder das ist mehr schlimm. Gibt nicht. Aber alles schmeißt aus der Religion raus. Du bist aus der Religion raus, egal aus welchem Grund. Ja? Wie wir letztes Mal auch erwähnt haben, Schirk ist Schirk. Es gibt keine Ausrede, ah, ich mache so ein Schirk. Gibt sowas nicht. Er sagt, وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعَ هَذِهِ النَّوَاقِدِ بَيْنَ الْهَازِلْ وَالْجَدْ وَالْخَائِفْ إِلَّا الْمُكْرَحْ. Er sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen diesen Sachen, die ungültig machen, zwischen jemandem, der Spaß macht oder ernst ist. Ja, ob er jetzt aus Spaß aus der Religion fliegt oder aus Ernst aus der Religion, ist das Gleiche. Oder aus Angst aus der Religion fliegt, ja, ja, weil jemand wird bedroht. Wenn jemand bedroht, er verlässt sofort seine Religion. Er sagt, außer der es hasst mit seinem Herzen, wie es im Koran vorhanden ist. Ja, jemand wird bedroht. Und die foltern und machen und so und sagen, verlass deine Religion. Und der macht so, aber in seinem Herzen hasst er das, diese Tat, was er sagt. Ja? Hasst er diese Tat, dann ist er nicht aus der Religion raus. Und ich werde gleich dazu was erzählen. Er sagt, und all das ist das Gefährlichste. Ja? All diese Sachen, diese 10 Sachen, alles ist gefährlich. Ja, gibt keinen Unterschied. Und diese 10 Sachen passieren am meisten. Deswegen hat er diese 10 erwähnt. Und es ist Pflicht für den Muslim, sich davor zu hüten. Und er muss Angst davor haben, dass ihn das trifft. Ja, er muss Angst haben davor, dass er das trifft. Und dann sagt er, نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على محمد. Er sagt, wir suchen Zuflucht bei Allah vor seinem Zorn und vor seiner Bestrafung. Und er spricht dann das Salawat auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und bezüglich der Sache, dass es keinen Unterschied gibt, ja, das ist wichtig. Ja, ob es jemand verabscheut, ob er das glaubt. Und wenn jemand das macht, Spaß oder nicht Spaß, aus Angst oder nicht Angst, egal aus welchem Grund, ja, und er macht das wissentlich, der verlässt die Religion. Bei einigen Sachen, auch wenn er es unwissentlich macht, verlässt er die Religion. Subhanallah. Ja, du kannst nicht einfach sagen, es gibt keinen Gott, hahaha. Ja, ich schmeiß aus der Religion raus. Ja, brauchen wir gar nicht darüber reden. Du kannst nicht sagen, habe ich nicht gewusst, dass ich nicht sagen darf. Wie habe ich nicht gewusst? Ja, wenn man könnte sagen, guck mal, dein Bart, haha, okay, hat er nicht gewusst, kann man vielleicht darüber reden. Aber bestimmte Sachen kannst du nicht einfach eine Ausrede bringen und sagen, habe ich nicht gewusst. Auf jeden Fall, diese Sache mit Not in Angstsituationen, ja, wenn dich jemand bedroht. Und wie das zu Amr ibn Yasir passiert ist, ja, als er bedroht und gefoltert und gemacht wurde und getan wurde. Ja, und dann hat er sozusagen etwas Schlechtes gegen den Propheten gesagt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dann folgenden Vers herabgesandt. Er sagte, wer Allah verleugnet, nachdem er an ihn glaubte, ja, wer Allah verleugnet, nachdem er an ihn glaubte, außer jene, der es hasst, es zu sagen, und sein Herz ist gefüllt mit Glauben. Ja, also, Du bist gläubig, dann verlässt deine Religion, egal aus was sind diese Gründe oder noch anderen Gründen. Außer jemand hasst es, weil er wird bedroht, seine Familie wird bedroht oder sonst etwas. Er hasst das, was er sagt, und sein Herz ist voller Iman, dann ist kein Problem. Denn als dieser Vers gekommen, bevor dieser Vers gekommen ist, ist Amr ibn Yasir, ja, nachdem er das gesagt hat gegen den Propheten, was auch immer er gesagt hat, aber was eigentlich Kufr ist, was er aus der Religion rausschmeißt, ist er schnell zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gerannt und hat geweint und gesagt, ja Rasulullah, ich habe das und das gesagt, ich wollte das gar nicht. Und Allah hat diese Vers herabgesagt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu ihm gesagt, wie hast du dein Herz gefunden? Ja, der geht hin und weint. Sagt, wie hast du dein Herz gefunden in dieser Situation, als du Kufr gemacht hast? Und er sagte, gefüllt mit Iman. Ja, mein Herz war voller Iman. Dann sagt der Prophet, und das ist interessant, er sagt, wenn sie wiederkommen, dann sag es wieder. Guck mal. Wenn sie wiederkommen, dich bedrohen oder deine Familie, kein Problem. Sag wieder. Solange dein Herz gefüllt ist mit Iman, sag es wieder. Subhanallah. Und das ist eine sehr schöne Sache und sehr schöner Abschluss, finde ich. Ja, da man sieht, wie der Prophet mit dieser Sache umgegangen ist. Er hat doch sagen können, ja, da ist kein Problem, aber mach's nie wieder. Aber er ist weich und er wusste, er ist schwach. Er hat gesagt, solange dein Herz gefüllt ist, wenn sie wiederkommen, sag wieder, kein Problem. Allah hat dich entschuldigt schon mit dieser Vers. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren von diesen Angelegenheiten, die uns aus der Religion rausschmeißen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, den richtigen Weg zu finden und uns festigen auf der richtigen Religion. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle bewahren vor dieser Sache und uns versammeln im Paradies, so wie er uns hier versammelt. Denn wir sitzen in einem Garten vom Paradies und inshallah werden wir im Paradies auch in einem Garten zusammen sitzen. Subhanakallahu bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.